Mein Gott. Danke, Stoff. Morgen vergessen, Herr Bürgermeister. Jetzt sagen Sie mir... Jetzt bilden Sie sich nicht ein, ich habe es Ihrer werten Person zuliebe getan. Es geht mir um den Ruf der Bauernschaft. Dass Sie nicht wieder als Bombenschmeißer... Es ist Ihr Tod hier? Ja, oh, der ist ohnmächtig. Der Mann hat einen Dachschaden vom Krieg. Was? Ja. Und sowas ist Gefangenenaufseher und Beamter. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Beamter, unkündbar. Den kriegt der Staat nur in der Klapsmühle wieder los. Gestern war ich bei Henning im Krankenhaus. Aber da war Grün nicht vor der Tür. Der hier? Ja. Und da kommt der forsche, blonde, blauäugige Jüngling mit der verbundenen Hand im Krankenbett ins Plappern. Und erzählt mir, dass ihn Grün so beiläufig gefragt hat, wie man eigentlich eine Bombe bastelt. Was? So ein Uhrwerk, ja. Und wo man den Sprengstoff herkriegt. Und Henning, dieses Rindvieh, erzählt ihm alles haarklein. Und wie er mir das erzählte, packte den Jungen eine schreckliche Angst. Er ist bloß raus aus dem Krankenhaus und dem Grün in den Arm gefallen. Ich habe Henning noch den Schleichweg erklärt, wie er rauskommt. Der Henning hat uns zugebrüllt, lauft weg, rennt weg. Genau so. Naja, nochmal danke. Ja. Gute Nacht, Herr Bürgermeister Gareis. Gute Nacht, Herr Lokalredakteur Stuff. Gute Nacht und danke. Für den nächsten Tag ist eine gemeinsame Sitzung von Stadtverordnetenkollegium und Magistrat anberaumt worden. Die Rechtsparteien, die Deutschnationalen, der Stahlhelm, der Kriegerverein wollen eine neue Attacke gegen Bürgermeister Gareis reiten, weil er nichts unternimmt, um normale Beziehungen zwischen Stadt und Land anzubahnen. Der Drahtzieher ist Stuff gewesen. Aber nun ist alles ganz anders gekommen und Stuff kann die Sitzung nicht mehr stoppen. Im Morgengrauen hat die Kripo die Redaktion der Bauernzeitung besetzt. Pattberg, der Chef, ist vorläufig festgenommen worden. Auch wiederum der Bauernführer Franz Reimers und Graf Bandekow, die Anführer und Einpeitscher der Bauernrevolte gegen Staat und Regierung und gegen alles, was nur rötlich schimmert. Aber statt einen von Angriffen zugedeckten Gareis zu erleben, steht ein bösartiger Elefant vor den Herren, prachtvoll anzusehen, und verliest einen eben veröffentlichten Satz aus den Nachrichten. Wenn, wie es den Anschein hat, tatsächlich die Bauernschaft den Bombenattentaten nicht fernstehen sollte, so erscheint der 26. Juli und das Vorgehen der Polizei in einem anderen Licht. Ja, meine Herren, wem die Ereignisse recht geben, der hat recht. Heute haben sie mir recht gegeben. Morgen kann es wieder anders sein. Dann schmeißt vielleicht ein Abenteurer, ein Verrückter, eine Bombe auf den Reimers. Aber das ist nicht der Punkt, meine Herren. Aufs Ende gesehen werde ich Recht behalten. Der Boykott bröckelt und ich werde weiter abwarten und nichts unternehmen. Es wird sich noch mancherlei ereignen, bis der Friede zwischen Stadt und Land da ist. Ich werde noch 10-mal Unrecht bekommen. Ich werde warten. Was ich Ihnen empfehlen kann, meine Herren, das ist das, was ich selber tun werde. Schweigen und warten. Danke Ihnen, meine Herren. Ach, Herr Stuff, wenn ich Sie zu mir bitten darf. Stuff steht, den Tod im Herzen, im Zimmer von Gareis. Der lässt ihm Zeit. Er packt sich Akten auf den Tisch, sieht einmal hoch nach dem Mann, der vom Fenster in den Septemberabend schaut, ohne etwas zu sehen. Ah, ja. Warum haben Sie eben geseufzt? Weil Sie gesiegt haben. Lieber Herr Stuff, überschätzen Sie diese Stunde nicht. Ich bin im Augenblick oben. Wie lange noch? Und auch ich werde wieder unten sein. Das glauben Sie selbst nicht. Ich habe in den letzten Wochen viel daran gedacht, von Altholm wegzugehen. Nicht nur von Altholm, aus jeder kommunalen Tätigkeit überhaupt. Wer wirkliche Arbeit leisten will, kriegt den hemmenden Mist so über. Ich möchte Ihnen mal was zeigen. Ein anonymer Brief an mich.